الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Also, wir haben letztens, also oder vorige Woche haben wir den Hadith des Propheten عليه الصلاة والسلام erwähnt, wo er sagt: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Derjenige, der an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, er soll Gutes reden, ja, er soll reden, was gut ist, oder er soll schweigen. Barakallahu fikum. Wir haben letztens, also den letzten Teil von diesem Hadith, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Und derjenige, der an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, er soll seinen Gast großzügig behandeln, oder soll ihn einladen und so. Barakallahu fikum. Also diesen einen Teil haben wir zusammengefasst, erklärt mit Allahs Erlaubnis. Und heute werden wir inshallah ta'ala diesen ersten Teil des Hadithes erwähnen, weil das eine Sache ist, die ich, also Allahumma stan, wir können nicht leugnen, dass wir bei dieser Sache ein großes Problem haben. Und das ist was, das ist das leere Gequatsche und das Gelaber und das unsinniges Gerede, was wir halt jeden Tag machen, la haule wa la quwwata illa billah. Und wir sagen nicht, wir reden etwas oder sagen etwas, was uns Yawmul Qiyamah nicht nützen wird. Sondern meistens oder sehr oft reden wir Sachen, die uns, nicht dass sie uns nicht nützen, Yawmul Qiyamah, sondern sie werden uns wa yazan billah schaden. La haule wa la quwwata illa billah. Imam Ahmed rahimahullah und Imam Tirmizi überliefert von Abi Huraira radiallahu anhu und der vom Propheten alayhi salatu wassalam, dass er sagte: Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fi nar. Der Prophet alayhi salatu wassalam also sagt: Ein Mann, er spricht ein Wort aus, la yara biha ba'san, er sieht in diesem Wort absolut kein Problem. Also er spricht ein Wort aus und sieht dabei, er sieht nicht, dass das irgendein Problem ist oder dass das stört, dass er das gesagt hat. Yahwi biha 70 kharifan fi nar. Er wird wegen diesem einen Wort 70 Jahren in Jahannam, so tief in Jahannam geworfen, das, also 70 Jahre tief. Hier erwähnt der Prophet das Wort Kharif, das bedeutet Herbst. Herbst. 70 Herbste. Damit ist natürlich, wie ihr wisst, Barakallahu fikum, 70 Jahre gemeint, weil Herbst gibt es nur einmal. Einmal im Jahr. In einem anderen Hadith, la hawla wa la quwwata illa billah. In einem anderen Hadith von Muaz ibn Jabal, er überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt: Innaka lan tazalu saliman ma sakat fa idha takalamta kutiba laka aw alayk. Innaka lan tazalu saliman ma sakat. Der Prophet sagt zu Muaz: Du wirst heil bleiben. Ja, dir wird es gut gehen, solange du schweigst. Ja, sobald du gesprochen hast, es wird für dich oder gegen dich sein, das, was du sagst. Ja, inshallah, das, wo der Prophet sagt, dieses Wort, diese Worte, die du sagst, das, was du erzählst, es wird gegen dich sein oder für dich sein, Yawmul Qiyamah. Ja, diesen Teil werden wir ein bisschen, inshallah, später erwähnen, ja, damit jemand wird kommen und sagen, ja, gib. Wir wissen, dass es gibt fünf Ahkam, Taklifir in der Scharia. Fünf Ahkam, fünf Urteile, Rechtsurteile. Das eine ist Wajib, das andere ist Haram, das dritte ist Mubah, nicht Mandub oder Mustahab. Ja? Dann kommt Makruh und dann kommt Mubah. Mustahab haben wir Mustahab und Mandub ist das gleiche. Und das letzte ist Mubah. Es ist nicht verboten und auch nicht unerwünscht. Ja? Und es ist auch nicht befohlen und auch nicht erwünschenswert oder erwünscht. Ja. Sondern es ist, ja, dann wird jemand kommen und sagen, alle Taten gehen nach diesen fünf Sachen. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, das Gebet. Entweder ist das Gebet Wajib, oder es ist Haram, oder es ist Makruh, oder das Gebet ist Mustahab, oder es ist Mandub. Dir überlassen, mach was du willst. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jede Tat. Deswegen wird jemand kommen und sagen, ja, die Worte gehören auch dazu. Aber nach diesem Hadith, ja, und nach einigen Hadithen, die wir erwähnen werden, gibt es in diesem Fall das nicht. Diese Regel gilt nicht. Die Worte, entweder gut oder schlecht. Weil der Prophet Sallam sagt, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Der an Allah und an das jüngste Gericht glaubt, er soll Gutes reden, er soll reden, was khair ist, was ihm nützt, oder er soll schweigen. Ja? Und wenn man genauer hinguckt, ja, werden wir keine Worte finden, die sozusagen leere Worte sind. Leere Worte sind barakallahu fikum. Das inshallah ta'ala werden wir erwähnen. In einem anderen Hadith von Abi Huraira, der ist also im Sahihain, wenn wir sagen Sahihain, das ist Zweizahl. Sahih, ja? Sahihain sind zwei Sahih. Sahihah. Welche zwei Sahihah sind gemeint, wenn die Ulema erwähnen, es wird in Sahihain erwähnt? Aywa, barakallahu fikum. Der Prophet alayhi salatu wasalam sagt, inna rajula la yatakallamu bi kalima ma yatabayyanu ma fiha yazallu biha fi nari ab'ada ma bayna al-mashriki wal-maghrib. Ein Mann spricht ein Wort aus, ja, yani kalima, ma yatabayyanu ma fiha. Ihm ist unklar, ja, ihm ist unklar, was in diesem Wort steckt, was er gerade gesagt hat. Ja. Er wird wegen diesem einen Wort in Jahannam geworfen, so tief und so weit, wie die Entfernung zwischen Osten und Westen. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. In einem anderen Hadith. Inna rajula la yatakallamu bi kalima min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat. Wa inna al-abda la yatakallamu bi kalima min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi Jahannam. Ein Mensch spricht ein Wort aus, das zu den Worten oder zu den Aussagen gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefallen auslösen, Zufriedenheit auslösen. Allah ist zufrieden mit solchen Worten. Ja? Er sagt dieses Wort, er gibt aber dem Wort überhaupt keine Achtung. Er redet Wörter, die Allah liebt, mit denen Allah zufrieden ist. Ha? Er gibt den Worten nicht besondere Achtung. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn Derejat erheben. Auf hohe Range. Ha? Auf einen hohen Rang wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn erheben, wegen dem, was er ausgesprochen hat. Obwohl er denkt, ach, das ist ja nichts Besonderes, was ich gesagt habe. Ha? Und ein Mann sagt ein Wort, ha? Er gibt dem Wort überhaupt keine Achtung. Es gehört zu den Worten, die Allahs Zorn auslösen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn wegen diesem einen Wort in Jahannam werfen. Ja? Er sagt irgendein Blödsinn, irgendein Mist. Er sagt, ah, wir sehen nichts, ich habe nichts Schlimmes verstehe und so. Er hat Allahs Zorn ausgelöst, subhanallah, mit diesem einen Wort, la hawla wa la quwwata illa billah. Der nächste Hadith von Suhaim ibn, also er überliefert von seiner Mutter, die sagte, Samiatu Nabiya sallallahu alayhi wa sallam yakul, inna rajula ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بكلمة فيتباعد بها أبعد من صنعاء. Ein Mensch macht Taten, so dass er sich dem Paradies der Jannah so nähert, dass zwischen ihm und zwischen der Jannah nur eine Elle ist, eine Ellenbogen, Ellenlänge. Er spricht ein Wort aus, ein Wort. Er entfernt sich wegen diesem einen Wort so weit von Jannah, wie die Weite bis zu Sana'a. Sana'a, die Stadt in Jemen. Ja, der Professor sagt, ein Wort spricht aus, er ist so nah ans Paradies gekommen, subhanallah. Ein Wort sagt er, er ist so weit weg, wird wegen diesem einen Wort entfernt, wie Sana'a, la hawla wa la quwwata illa billah. Der nächste Hadith von Bilal ibn Harith. Sagt, Samiatu Nabiya sallallahu alaihi wa sallam yakul, inna ahadakum la yatakallamu bi kalima min ridwanillah ma yadhunnu an tabluga ma balagat fayaktubu Allahu alaihi ridwane ila yawm al-qiyama ila yawm yalqa. Also der Prophet sagt, einer von euch, er spricht ein Wort aus, was zu den Worten gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden machen. Also Allah ist zufrieden mit diesen Wörtern. Allah liebt diese Worte. Er denkt überhaupt nicht daran, dass dieses Wort zu Allah ankommen wird. Ja? Dass er sagt, na, Allah wird das von mir nicht akzeptieren. Er denkt überhaupt nicht daran. Ja? Subhanallah. فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ رِدْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, ja, wird in sein Wohlgefallen, seine Zufriedenheit, schreiben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen seine Zufriedenheit schenken, sozusagen. Er wird aufgeschrieben oder aufgezählt zu denen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, bis zu dem Tag, an dem er Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Bis zu diesem Tag wird Allah mit ihm immer zufrieden sein. Wegen einem Wort, über das er gar nicht so richtig gedacht hat. Ein Wort hat er gesagt. Und auf der anderen Seite, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلِمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَذُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. Und ein anderer von euch spricht Worte, ein Wort aus. Er denkt überhaupt nicht, dass dieses Wort sozusagen zählt. Dass jemand kommt und sagt, ach, das zählt bei Allah nichts. Schauen wir mal. Nach diesen ganzen Hadithen, die wir jetzt erwähnen werden, inshallah, werden wir uns selbst die Meinung bilden. Gibt es im Islam so, wie nennt man das, Smalltalk? Reden so unsinniges Zeug, was gibt es alles klar und so, wie war es in der Arbeit, bla bla bla. So etwas gibt es im Islam nicht. Entweder es ist halal oder es ist haram. Entweder es ist für dich oder es ist gegen dich. Also wenn ich jetzt so mit dem rede, was machst du und so, das kann Strafe sein, der Rückkehrung, oder wie für mich? Habibi, ich frage dich jetzt, wenn ich zu dir komme und sage dir, wie geht's dir? Ja, ich meine jetzt, wenn ich mit jemandem munter zum Beispiel über irgendwelche weltlichen Sachen. Weltliche Sachen? Ich frage dich, weltliche Sachen, wie geht's? Was will ich damit sagen? Was will ich mit diesem, wie geht's? Ich frage dich, wie geht's? Mich interessiert dein wie sagt man das, Wohlbefinden. Ich interessiere mich für dich als Muslim. Ich erweise dir Respekt. Ich begrüße dich. Du bekommst das Gefühl, du bist mir wichtig. Wieso fragt er mich, wie es mir geht? Oder ich frage dich, wie geht's dir heute? Bist noch nicht tot? Bist noch nicht krepiert? Ich will dich beleidigen, ich will dich erniedrigen. Ich will dir meinen Hass will ich dir, wie sagt man das, verkünden. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Es geht alles zurück auf Niyya, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir werden inshallah noch einige Sachen erwähnen und dann wird euch diese Sache klar sein. Dass, ehrlich gesagt, ich will mich selbst warnen und euch warnen, dass wir unser Mundwerk, subhanallah, ein bisschen einstellen oder züchtigen. Wie Abu Bakr radiallahu anhu sagt, er haltet sich an die Zunge und sagt, das hat mich in die schlimmsten Schwierigkeiten gebracht. Diese Zunge hat mich in Probleme getrieben. Die Zunge, hättest du geschwiegen, weil ein Wort, wenn es rauskommt, versuche es aufzufangen. Es ist leichter, einen Fisch zu fangen, dass du im Meer freigelassen hast. Wenn du vorher wahrscheinlich einen Chip draufgegeben hast oder so und dann verfolgst du es mit Computer und mit einem Schiff und bla bla bla und hin und her. Aber ein Wort, das du freilässt, Allah, das kommt nicht mehr zurück. Es wird geschrieben. Entweder für dich oder gegen dich. La hawla wa la quwwata illa billah. Ummi Habiba, überliefert von Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sagt, also dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. كلام ابن آدم عليه لا له. Die Worte von ابن آدم, die Worte von Sohn Adams, das was ein Mensch spricht, sind Zeuge gegen ihn und nicht Zeugen für ihn. Das was er sagt ist gegen dich und nicht für dich. Ist nicht zu deinen, zu deinem Vorteil, zu deinen Gunsten. Das, was du sagst, sagt der Prophet, das, was der Mensch spricht, ist gegen ihn. Wird gegen ihn verwendet. Versteht ihr mich? Und nicht für ihn. Außer, dann nennt der Prophet hier illa, also dieses Adatil oder Adawatil Istithna, diese Ausnahmefälle. Barakallahu fikum und sagt, illa al-amru bil ma'ruf. Außer das Befehlen von Guten, wenn er hier in Munkir und das Verwehren oder Verbieten von dem Schlechten, von dem Bösen, wa zikrullahi azza wa jal. Und zikrullah. Koran, Hadith, Din, Fiqh, Scharia, Tawhid, Zikr allgemein. Nur das ist Khalli. Lass ihn. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Diese drei Sachen sind für dich. Dass du Gutes befehlst. Mach dies, mach das, das, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällt, was Allah befehlt. Dass du den Leuten von Haram, von Bösen abhältst. Und Zikrullah. Das, was wir hier machen, ist Zikr, Barakallahu fikum. Dass wir gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Wir treffen uns hier für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich denke nicht, dass jemand hierher kommt, um zu spionieren. Oder dass jemand hierher kommt, um keine Ahnung, um Fitna zu sehen. Oder dass jemand hierher kommt, um Hass zu sehen. Oder jemand kommt hierher, um Unruhe zu stiften. Oder jemand kommt hierher, um... Ja, ich denke, die Leute kommen hier, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Ja. Und wir wissen, am Anfang haben wir immer wieder diese Überlieferungen erwähnt vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wenn er erwähnt, diese besonderen Malaika, eine spezielle Gruppe von Malaika, sie suchen Majalis oder Jalisat, ja, Sitzungen, wo Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt wird. Wo die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erwähnt wird. Wo Scharia und Ilm erwähnt wird. Sie suchen solche, damit sie dabei sind. Damit sie sich mit ihnen setzen. Damit sie umarmen. Damit sie ihre Flügel unter die Hörenden geben. Damit sie sich bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit sie angeben, ja, und damit sie ihren Stolz zeigen mit diesen Leuten. Ja. Sie wollen dabei sein und machen Dua. Ja. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. O Allah, verzeihe dieser Gruppe. O Allah, sei ihnen gnädig, dieser Gruppe. Versteht ihr mich? Weil das sind Gründe, wieso wir uns treffen, inshallah ta'ala. Ehrlich gesagt, derjenige, der so etwas macht, wegen dieser einen Sache, er wird es von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Ja. Auf jeden Fall, jeder, der etwas macht, er wird das bekommen, was er mit seiner Tat beabsichtigt hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ, also dieser Teil, der soll Gutes reden oder er soll schweigen. Was haben wir hier? Zwei Befehle vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. فَلْيَكُلْ خَيْرًا, er soll Gutes reden. Der Prophet befiehlt dir, dass du Gutes redest. Du hast nichts zu sagen. Nichts, was nützt. Also was heißt da nützen? Es nützt nicht in der Akhira. Ja? Und es nützt dir auch nicht in dieser Dunya. Zum Beispiel, du bist kein Alim. Du kannst keinen Hadith oder Tawhid oder... Ja. Aber du kannst... Keine Ahnung, du kannst jagen zum Beispiel. Und da kommst du und sagst, schau Bruder, dieses Tier jagt man am besten zu dieser Periode. Im Winter, wenn man die Spuren sieht. Es gibt bestimmte Fallen, die man aufstellt. Versuch ja nicht, das Tier zu jagen, wenn es, sagen wir mal, wenn Sonne ist. Weil da verstecken sich die Tiere. Und so weiter und so weiter. Du bringst den Leuten etwas Nützliches bei. Und was ist das? Das ist nichts anderes als Khair, Barakallahu fikum. Ja. Versteht ihr mich? Es gibt doch Ilm, eine Wissenschaft des Teufels. Zum Beispiel, ich bringe dir bei, wie du Leute aufs Kreuz legst. Ja. Ich sage, schau, du guckst und wartest auf eine, wie sagt man das, wenn Finanzkrise ausbricht. Eine schwere Zeit in deinem Dorf. Ja. Und du als einer, der reich bist im Dorf, du kommst und die Leute verschulden sich bei dir. Du gibst ihnen Kredite. Egal ob in Lebensmittel oder in Geld oder in irgendwas anderem. Ja? Die verschulden sich bei dir. Sie sind gezwungen, er hat keine Wahl. Er muss den Kredit von dir nehmen. Er stirbt vor Hunger. Aber mit der Voraussetzung, dass er dir das, ja, mehrfach gibt. Du machst so einen Prozentsatz, ja, dass es unmöglich ist, ja, unmöglich, also mit Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt ist, dass er dir das an dem Datum zurückgibt, an dem ihr euch das ausgemacht habt. Dadurch steigen die Zinsen. Ja? Und er verschuldet sich immer mehr und mehr. Und seine Schulden steigen immer so und so. Du wirst immer reich sein. Ja? Weil du wirst von den Leuten nehmen. Und nicht nur das Gesetz schützt dich. Ja? Und die werden immer sozusagen deine Sklaven sein. Ich habe dir ein System beigebracht, wie du ein richtiger Scheitan bist. Versteht ihr mich? Das ist Ilm, ist das nicht Wissen? Ist Ilm des Teufels. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Oder keine Ahnung, diesen ganzen Schwachsinn, dass die Leute lernen, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa, verliekul khairan aw liyasmut. Der Prophet sallam sagt, er soll Gutes reden oder er soll schweigen. Zwei Befehle. Entweder du sagst, was gut ist, oder du schweigst. Der Prophet befehlt ja, fell, el, dieses el, ist als Befehlsform. Fell, verliekul khairan aw liyasmut. Aw liyasmut. Er soll schweigen. Das ist ein Befehl. Der Prophet sallam befehlt ja, dass du schweigst. Rede nicht. Ja, wenn du Haram reden willst oder Bida oder irgendeinen anderen Blödsinn, dann schweige. Schweige. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallahi, derjenige, der seine Zunge im Griff bekommt, wallahi, er hat wirklich la haula wa la quwwata illa billah. Er hat wirklich großes erreicht. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ihr wisst die Überlieferung. Waqiya ibn al-Jarrah überliefert, also diese Überlieferung, und sagt von Hassan al-Basri, wo er sagt, As-samtu hikam wa qalilun fa'iluhu. Das Schweigen ist nicht eine Weisheit, sondern Schweigen sind Weisheiten. Also eine Menge Weisheiten stecken im Schweigen. Wa qalilun fa'iluhu, aber die wenigsten sind es, die das machen. Die wenigsten sind es, die das können. Schweigen. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Deswegen, wenn man überlegt, zum Beispiel, du wirst vorgeladen, jemand will dich irgendwas befragen oder sowas. Ja? Die befragen dich, sagen wir mal. Ja? Was willst du da machen? Diese Regel gilt beim Befragen. Diese Regel gilt bei Heirat. Diese Regel gilt bei alles in deinem ganzen Leben. Verliekul khairan aw liyasmut. Es soll Gutes sagen oder es soll schweigen. Ja? Sogar die Kuffar sagen dir, ja, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, wird gegen sie vor Gericht verwendet werden. Ja? Und dann denkst du mir, ja, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Wallahi, diese Worte sind das Worte des Islams. Wallahi, du solltest lieber schweigen, weil alles, was du sagst, wird Yawmul Qiyamah gegen dich verwendet werden. Das sind Worte des Islams. Alles, was du sagst, wird Yawmul Qiyamah gegen dich verwendet werden. Außer das Befehlen von dem Guten, das Verwehren von dem Bösen oder das oder Zikrullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Diese Worte sagt Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. هذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. Wegen diesen Worten des Propheten صلى الله عليه وسلم. فليكن خيرا أو ليصمت. Er soll Gutes reden oder er soll schweigen. Daraus können wir verstehen, dass es nur zwei Arten von Kelam gibt. Zwei Arten von Worten. Entweder es ist gut und Allah befehlt dir, dass du sagst, oder es ist schlecht und Allah befehlt dir, dass du schweigst. Eine dritte Art vom Reden gibt es nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Wa hadith Muaz wa Ummi Habiba yadullani ala hadha. Und der Hadith von Muaz und Ummi Habiba, die wir gerade erwähnt haben, die deuten klar und deutlich darauf. Aywa. وخرج ابن أبي الدنيا عن حديث معاذ بن جبل ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ ثكلتك أمك وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt zu Muaz, يا معاذ ثكلتك أمك. Muaz, deine Mutter soll dich verlieren. Du sollst deine Mutter sterben, sozusagen. In einer anderen Überlieferung, ihr kennt den Hadith, wo der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, يا رسول الله, ja, werden wir wirklich zur Rechenschaft gezogen wegen dem, was wir sagen? Der Prophet sagt, deine Mutter soll dich verlieren. Du sollst deiner Mutter also verloren sein. Ja? Warum werden die Menschen auf ihre Gesichter ins Jahannam geworfen, wenn nicht wegen ihrem Gequatsche, wegen ihrem Gerede, wegen ihrer Zunge? Ja? Das ist eine andere Überlieferung von Ibn Abi Dunya. Rahim al-Tala sagt, also deine Mutter soll dich verlieren. وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك. Ist es möglich, dass du irgendwas sagst, dass es nicht gegen dich verwendet wird oder für dich verwendet wird? Diese alle Überlieferungen deuten darauf hin, dass es gibt nicht Worte, die wir sagen können, die sind Allahs, dafür wird mich Allah nicht bestrafen. Und dafür werde ich auch nicht belohnt. Das ist, das gilt für alle anderen Sachen. Versteht ihr mich? Wie gesagt, alle anderen Sachen, entweder sie sind so oder so oder so oder so. Aber beim Gerede, entweder es ist für dich oder es ist gegen dich. Jemand wird kommen und wird sich sofort auf Usul und Fiqh stürzen. Oder an Fiqh und sagen, ja, das ist so. Wir reden nicht von Usul und Fiqh oder von Fiqh. Barakallahu fikum. Wir reden hier jetzt von was? Wir reden jetzt von Aqidah. Barakallahu fikum. Wir reden hier jetzt von von dem Herz, von den Taten. Wie sehr du über das, was du sagst, wie sehr du darüber nachdenkst. Der Prophet s.a.w. sagt am Anfang, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wer an Allah glaubt und an das jüngste Gericht. Was bedeutet das, an Allah glauben und an das jüngste Gericht? Ist das Fiqh? Ist das Usul? Ist das Tafsir? Nein, das ist Aqidah. Wer an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, der erfährt sofort das jüngste Gericht. Und die Probleme, die mit dem jüngsten Gericht kommen, für jeden Menschen, la haula wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Ihr kennt die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, wo er, wenn die Malaike beschreibt und sagt, la ghilad und shidad, ghilad und shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Die sind ghilad. Was ist in der arabischen Sprache ghalid oder ghilda? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Mu'minin sagt, wie ihre Beziehung zu Kuffar, die Muharibin, die gegen Islam kämpfen, فَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْذَةً. Sie sollen eure, wie sagt man das? Eure Härte sollen sie spüren. Ghalid bedeutet etwas wirklich Grobes. Layyin ist etwas Zartes. Ghalid ist etwas, das Gegenteil. Es ist grob, es ist schwer, es ist hart. فَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْذَةً. Diese Art von Kuffar, sie sollen eure Härte spüren. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Allah beschreibt so diese Malaika. Ghilad und Shidad. Shadid bedeutet was? Shadid bedeutet streng oder stark. Zum Beispiel, du sagst über ein Parfüm, es ist wirklich Shadid. Wenn du dran riechst, es ist richtig Shadid. Oder du trinkst ein Getränk, es ist wirklich Shadid. Es ist wirklich stark. Ghilad und Shidad. Diese Malaika sind grob und hart. Und gewaltig und mächtig. La ya'sun Allah ma amarahum. Sie widersetzen sich nicht Allah in seinen Befehlen, wenn er etwas befehlt. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Und sie machen sofort das, was Allah ihnen befehlt. Diese strengen, groben, starken, gefährlichen Malaika. Was befehlt Allah subhanahu wa ta'ala den Malaika Yom al-Qiyamah, wenn es sich um Kuffar handelt? Nehmt sie und fesselt sie. Fesseln, in Fesseln. Und wirft sie in Jahannam. Ihr kennt es aus vielen verschiedenen Überlieferungen, dass den Kuffar ihre Hände nach hinten zusammen mit den Füßen gebunden werden. Oder auf ihren Eye, ila unuqihim. Hier werden ihre Hände gebunden. Nacken, barakallahu fikum, oder hier, zusammen mit den Füßen nach hinten. Und dann werden sie mit ihren Gesichtern in Jahannam geworfen. Ein Melek. Was ist mit einem Melek? Wie zum Beispiel Jibril, der eine ganze Stadt in den Himmel erhebt und es umdreht und zerstört die ganze Stadt. Oder er sagt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der Engel der Berge steht da zur Verfügung. Du brauchst nur befehlen und er wird diese zwei Berge über Taif. Er wird sie zusammentun. Taif gibt es nicht mehr. Ist Geschichte. Verstehst du nicht? Ein Melek kann einen Berg ausreißen. Und was ist mit dir? Deswegen der Professor sagt dir, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wir haben jetzt über Akhir geredet. Wie gewaltig das ist. Und wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, dann kommt wieder Aqidah al-Asma'i wa Sifat. Du kennst Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt. Durch was? Durch seine Worte. Er beschreibt sich selber, subhanahu wa ta'ala, und du lernst ihn kennen. Der Allah, subhanahu wa ta'ala, den du kennst, der dich erschaffen hat. El-Ilah, der Einzige, der Baraka wa ta'ala, der Prophet, erinnert dich an ihn und sagt, wer an Allah glaubt und an die Schrecken von Yawm al-Qiyamah, er soll Gutes reden oder er soll schweigen. Verstehst du mich, Baraka Allah fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ma yelfadhu min kaulin illa ledehi raqibun atid. Er spricht kein einziges Wort aus, dass illa ledehi, dass er bei sich nicht jemand hat, wen? Raqibun atid. Ein wachsamer Beobachter. Ja. Ein wachsamer Beobachter. Wa kad ajma' as-salaf, sagt Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Ibn Rajab al-Hanbali, wa kad ajma' as-salaf al-salih, ala anna ladhi an yaminih yaktubu al-hasanat wa ladhi an shimalih yaktubu as-sayyiat. Und die Salaf al-Salih sind sich einig, dass der wachsame Beobachter, der an der rechten Seite ist, er schreibt die guten Taten, und dass der Beobachter, der an der linken Seite ist, er schreibt deine schlechten Taten. Bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Das habt ihr verstanden, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Also das, was geredet wird, das, was gesprochen wird, wird aufgeschrieben. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, إذا كان أهدكم يصلي فإنه يناجي ربه والملك أن يميني. Wenn jemand von euch betet, wenn jemand von euch betet, ja, er ruft Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. Er ruft Allah subhanahu wa ta'ala um Schutz. Yunaji, was ist Najat? Ja? Was ist Najat, barakallahu fikum? Yunaji, ja? Wenn wir sagen, Najauta min an-nar, du hast dich vor Feuer gerettet. Ja? Wenn jemand von euch betet und er ruft Allah um Rettung, ja Allah, ja Allah, ja? Während er das macht, ja, der Melek ist an Yamini. Der Engel steht an seiner linken, an seiner rechten Seite. Weil wegen Dua, was ist Dua? Ja? Und wenn du sagst, ja Allah, das sind Worte, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Allah liebt es, wenn du das rufst. Wenn du ihn rufst. Der Baraka wa ta'ala. Ja? Wal Malik an Yaminihi, der Melek steht an seiner rechten Seite und alles wird aufgeschrieben. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. In einem anderen Hadith von Huzaifa, Inna an yaminih katibul hasanat, an seiner rechten Seite ist katibul hasanat, der die guten Taten schreibt. Barakallahu fikum. Es gibt Meinungsverschiedenheit, ob alles jetzt geschrieben wird, ja, bei den islamischen Gelehrten, ob alles geschrieben wird, aber wir werden inshallah ta'ala ein Hadith hier erwähnen und noch einige Worte der islamischen Gelehrten inshallah ta'ala, so dass ihr was, dass ihr die richtige Meinung kennt, dass ihr die richtige Meinung wisst. Dass die bessere und stärkere Meinung bei dieser Sache ist. Ayo. Ali ibn Abi Talha, überliefert von Abdullah ibn Abbas, der sagte, Yuktabu kulla ma takalama bihi min khairin aw shar hatta idha la yaktubu qawlahu akaltu wa sharibtu dhahabtu wa ji'tu hatta إذا كان يوم الخميس قرد قوله وأمله فأقر ما كان فيه من الخير أو شر وألقى سائره فذلك قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Also Abdullah ibn Abbas sagt, es wird alles geschrieben, was er sagt. Alles wird geschrieben, was er sagt. Es wird sogar das geschrieben, wenn er sagt, ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich bin gegangen, ich bin gekommen. Ja, sogar das wird geschrieben. Aywa. Hatta idha kana yawm al-khamis, bis den Tag, wenn Donnerstag ist. Wenn Donnerstag ist. Ihr wisst ja, Donnerstag wegen werden die Taten, wie sagt man das? Festgesetzt, aufgeschrieben, definitiv. Weil den Menschen wird noch Zeit gegeben, damit er Tauba macht. Ja, damit er Tauba macht, bis das nicht festgeschrieben wird. Oder der Qawlu huwa amal. Seine Taten und das, was er gesagt hat, wird, wie sagt man das, hervorgebracht. Was hat dieser Diener, wir haben alles aufgeschrieben, was er gemacht hat, jetzt wird alles hier vor uns stehen. Ja. Das, was gut war, wird auf die Seite gelegt. Das, was böse war, wird auf die Seite gelegt. Das, was dazwischen ist, wird weggegeben. Sagt Abdullah ibn Abbas und dabei überliefert also, oder erwähnt als Beweis für seine Meinung, er sagt, Yamhullahu ma yasha, Allah löscht, was er möchte, wa yuthbit, und festigt. Ja? Sabat ist was? Was ist Sabat? Sabat. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. Sabat. Standhaftigkeit, Festigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt das Yemuhullahu ma yasha wa yathbit. Allah löscht, was er möchte, und festigt Worte. Er behält sie, er lässt sie stark. Wa indahu umul kitab, und bei ihm, subhanahu wa ta'ala, ist umul kitab, das Buch der Taten, wo alles aufgeschrieben ist, was sein wird. La hawla wa la quwwata illa billah. Von Yahya ibn Abi Kathir wird überliefert, er sagt, rakiba rajulul himar, fa'athara bihi, فقال تعس الهمار فقال صاحب اليمين ما هي حسنة أكتبها وقال صاحب الشمال ما هي من سيئات فأكتبها فأوحى الله إلى صاحب الشمال ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه فأثبت في السيئات تعس الهمار ها؟ Also يحيى ابن أبي كثير sagt, ein Mann steigt auf seinen Esel und sagt, der ist der Himar. Also der Himar, der Esel, macht Probleme. Und er sagt ihm, soll dieser Esel zugrunde gehen, verloren gehen, kaputt gehen. Und der Sahibul Yamin, der Engel, der an der rechten Seite ist, er sagt, das ist nicht zu voll, das sind keine guten Worte. Und er schreibt es nicht. Der Melek, der an der linken Seite ist, der sagt, das sind auch keine bösen Worte, die haram sind. Er schreibt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart dem Engel, der an der linken Seite ist, all das, was Sahibul Yamin ausgelassen hat, du schreibst es. Und es wurde geschrieben, Ta'is al-Himar. Und der an der linken Seite ist, schrieb auf, der Himar, der Esel, soll zugrunde gehen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das, was der Sahibul Yamin schreibt, wird der andere schreiben. La hawla wa la quwwata إلا بالله وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة. Das deutet darauf hin, dass das, was nicht Hasana ist, das, was nicht zu guten Taten gehört, gehört zu den schlechten Taten. Also im Worten sagen wir Barakallahu fikum, nicht in den anderen Taten des Körpers. Ayo. وإن كان لا يعاقب عليها. Auch wenn allein dafür nicht bestrafen wird. Zum Beispiel du sagst, ich habe heute ein Kebab verdrückt. Okay. Halas, wir sagen, das gehört nicht zu den guten Taten. Außer du hast zum Beispiel eine Nier. Ja, du willst damit etwas sagen. Du willst damit den, der dir diesen Kebab gemacht hat, loben. Oder du willst den Brüdern sagen, es gibt irgendwo Halal-Kebab in der Zeit, in der wir leben. Und andere Sachen, Barakallahu fikum. Oder du hast es nur so gesagt. Ja, oder du hast irgendwas anderes gesagt. Keine Ahnung. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir sagen, Halas, es gehört nicht zu den Hasanat. Ja? Sahibu Shimal, also der Engel, der an der linken Seite ist, wird es aufschreiben. Ja? Auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür nicht bestrafen wird. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es gibt Taten, für die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener nicht bestrafen wird, oder? Es gibt Taten. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht bestrafen. Ja? Aber wir werden das inshallah ta'ala hier erwähnen. Manche Sayyat, wenn du Yawmul Qiyamah kommst und deine vergoldete Zeit, die du verloren hast, und nichts in dieser Zeit gemacht hast, ja, das wird die Strafe für dich sein. Ja. Du siehst, deine Tage, deine Stunden, deine Minuten sind vergangen und du hast in denen nichts Gutes gemacht. Hast Smalltalk, hast du irgendeinen Mist geredet. Was heißt da Mist? Wir reden Sachen, die dir nichts nützen, Yawmul Qiyamah. Und du wirst Leute sehen, die steigen in den Himmel. Die steigen immer weiter und weiter. Und du sagst mir, ja Rabbi, was habe ich? Wie viel Zeit ist mir vergangen mit Sachen, die mir nichts nützen? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna ba'd as-sayyi'at la kad la yu'aqabu 'alayha wa kad taka mukaffira bi ijtinab al-kaba'ir walakin zamanuha kad khasirahu sahibuha حيث ذهبت باطلا فيحصل له بذلك خسر في القيامة وأسف عليه وهو نوع عقوبة. Also يوم القيامة, auch wenn wir sagen, Allah wird ihn nicht bestrafen für diese Worte, die er gesagt hat. Oder wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Worte mit was? Mit seinen guten Taten löschen, wenn er sich von den großen, von den großen Sünden fernhält. Innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Die guten Taten, was? Löschen die schlechten Taten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du eine, wie der Professor immer sagt, wenn du eine schlechte Tat machst, mach sofort eine gute, temhuha, sie wird sie löschen. Wenn wir sagen, innal hasanat yuzhibna sayyiat, die guten Taten löschen die bösen, was ist damit gemeint? Die kleinen schlechten Taten, die kleinen Harame, die du gemacht hast, der erste Blick zum Beispiel, oder und so weiter und so weiter. Ja. Gute Taten löschen solche, ohne Tauba. Aber für große Sünden braucht man Tauba. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von großen Sünden. Aber diese Zeit, die du vergoldet hast, die du verloren hast, Yomul Qiyamah wird es dir leid tun. Es wird dir leid tun und das ist eine Art von Strafe, oder nicht? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dass du deine vergoldete Zeit siehst und es wird dir leid tun. Zum Beispiel, was ist einer der schlimmsten Strafen in unserer Zeit? Ha. Kein islamischer Schirr. Wir reden von den Menschen, Muslimen und Kuffar. Ja? Nein. Geldverlust. Nein, wenn du zum Beispiel, wenn du krank bist, du weißt, du bist krank, du hast dieses Problem fertig. Wenn du kein Geld hast, du hast dieses Problem. Ja. Aber das Schlimmste, das größte Problem ist, sind was? Sind Sorgen. Ist diese Trauer. Ja? Wenn du Kummer hast, das ist das schlimmste, größte Problem. Wie viele reiche Leute gibt es? Sein Leben ist, er hat keinen einzigen glücklichen Moment. Ja? Oder nicht? Es gibt Leute, er ist gesund, er ist reich, er ist so, aber er hat so viele Probleme, psychische Probleme, versteht ihr mich? Ja? Er macht sich Sorgen, er ist dies, er ist niedergeschlagen. Das ist einer von den Problemen Yomul Qiyamah. Ja? Du wirst kommen und es wird dir leid tun, dass du sagst, ja Rabbi, ja Rabbi. Ich habe so viel Zeit vergoldet für nichts. Ja? Ich hätte viel verdienen können. Viel, viel. Wir reden ständig von guten Taten, Brüder, Barakallahu. Letztens sogar haben wir erwähnt, dass wenn man einem Tier, einer Katze oder einem Hund etwas zu trinken gibt, hat man eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala verdient. Allah verspricht dir Belohnung und akzeptiert das von dir als Sadaqa. Ja? Nicht einmal das konntest du. Hasbunallahu innaki la hawla wa la quwwata illa billah. Imam Ahmed und Abu Dawud und Nesai überliefern Hadith von Nabi Huraira radiallahu anhu, vom Propheten alayhi salatu wassalam, der sagte, ma min qawmin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum khasra. Es gibt kein Volk oder keine Menschengruppe, sie stehen von einer Sitzung auf, sie haben eine Sitzung gehabt und dann stehen sie auf und gehen verschiedene Richtungen, sie haben in dieser Sitzung Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt, dass sie nicht von einer Sitzung aufgestanden ist, die schlimmer stinkt als Kadaver eines Esels. Aywa. Zum Beispiel, wir sitzen und reden, eine Stunde, halbe Stunde, zwei Stunden, wir reden und quatschen und reden und quatschen und dann stehen wir auf und gehen unsere, also wir lösen also die Sitzung auf und gehen. Wenn Allah nicht erwähnt wurde in dieser Sitzung, dann ist diese Sitzung, sie stinkt schlimmer als ein toter Esel. Diese ganzen Sitzungen. Ja Rabbi, ja Rabbi. Die Arabische Liga oder UN oder dies oder das oder diese Parlamentarhuti oder diese Sitzung oder diese Sitzung oder diese Versammlung oder diese. Nirgends wird La ilaha illallah. Nirgends, was heißt La ilaha illallah? Allah wird überhaupt nicht erwähnt. Ja? Was ist mit diesen Sitzungen? Ihr habt es gerade gehört, was der Prophet darüber sagt. In einer anderen Überlieferung von Imam Tirmizi sagt, ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabihim sallallahu alayhi wa sallam illa kana alayhim tara fa in sha'a adhabahum wa in sha'a ghafara lahum. Es gibt ma jalasa qawmun majlisan. Ein Volk oder kein Volk wird sich hinsetzen bei einer Versammlung oder einer Sitzung. Sie erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala nicht dabei und machen auch keine Salawat, dass sie sagen, alayhi salatu wa salam, auf ihren Propheten, alayhi salatu wa salam, ja, dass sie nicht was? Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala verdienen. Wenn er möchte, wird er sie bestrafen. Wenn er möchte, wird er ihnen verzeihen. Tabaraka wa ta'ala. Und es gibt noch einige also Überlieferungen, die ähnlich sind. Da wird erwähnt, eine Gruppe, die sich hinsetzt, oder eine Gruppe, die aufsteht von einer Sitzung und haben Allah nicht erwähnt. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das sind jetzt verschiedene Überlieferungen mit verschiedenen Alfaz, aber alle deuten auf Ja? Verlorene Zeit. Verlorene Zeit, um die du trauern wirst, Yomul Qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Mujahid. Mujahid ibn Jibr ist wer? Der Schüler von Abdullah ibn Abbas. Ja, Mufassir. Einer von den Tabi'in, rahimahullah ta'ala, er sagt, ma jalese kaumul majlisen, fatafarraku kable en yadhkurullaha, illa tafarraku an antini min rihil jifa, wa kana majlisuhum yashhadu alayhim, bi gaflatihim. Ja, jedes Volk oder ein Volk, das aufsteht von einer Sitzung und verschiedene Wege gehen, sich trennen, bevor sie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt haben, dass sie zum Beispiel, was ist Sunnah, wie der Professor immer sagt, ja, wenn wir eine Sitzung auflösen wollen, ja, wenn jemand sagt, die Dua, Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wer das macht, wird Allah subhanahu wa ta'ala das verzeihen, was wir gesagt haben, es war aber nicht in Ordnung oder wir hätten es nicht sagen sollen. So Gelaber und Gequatsche und weißt du, Allah subhanahu wa ta'ala wird es, oder wenn jemand ein Batil gesagt hat, oder irgendwas, was nicht korrekt ist, oder irgendwas halt, was haram ist, oder nicht okay war. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht, ja, den Majlis, oder das, was gesagt wurde, in diesem Majlis ist aber nicht erlaubt zu sagen, oder war falsch zu sagen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wie geht die Dua? Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Also sagt Mujahid, jedes Volk, das aufsteht, bevor sie von einer Sitzung, bevor sie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt haben, sie werden sich von ihrer Sitzung trennen, ja, und verschiedene Wege gehen, an entene min rihil jifa, von einer Sitzung, die mehr stinkt als ein Kadaver. Die mehr stinkt als ein Kadaver. Wa kana majlisuhum yashhadu alayhim. Yashhadu alayhim ghaflatahum. Und ihre Sitzung wird Zeuge für ihre Ghafla sein. Für ihre Unachtsamkeit. Wenn wir sagen, er ist Ghafil, er ist ein Ghafla. Er ist unachtsam. Einer, der Allah verloren hat. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu? Einer, der Allah subhanahu wa ta'ala vergessen hat, nicht verloren hat. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل ان يتفرقوا الا تفرقوا عن اتي به من ريح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. Und jedes Volk, das Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, bevor sie auseinandergehen, bevor sie sich trennen, ha? Diese Sitzung riecht schöner als der Moschusduft, der Duft des Misks, ha? Von Misk. Ha? Und diese Sitzung wird Zeuge für sie sein. Diese Sitzung, ja, wird für sie Zeuge sein, dass diese Leute sich für Allah subhanahu wa ta'ala getroffen haben und dass diese Leute im Namen Allahs auseinandergegangen sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, sehr traurig, wie viel Zeit wir verloren haben bis jetzt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das verzeihen, was vielleicht kommen wird. Hasbun Allahu wa ni'mal wakeel. Ayo. Sagen die Salaf rahimahumullah ta'ala, yu'ridu ala ibni Adam yawm al-qiyama sa'atu umrihi, fa kullu sa'atin lam yadhkuru Allah fiha tataqatta'u nafsuhu alayhi hasarat. Yawm al-qiyama wird der Menschen, er wird vor sich seine Stunden sehen, die Stunden seines Lebens. Ja? Sein Herz wird auseinanderreißen vor Trauer für die Stunden, die vergangen sind, in denen er Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt hat. Ja. Yawmul Qiyamah kommst du und dann wirst du vor dir deine Stunden sehen. Die Stunden deines Lebens. Ja. Dann wirst du viele Stunden sehen oder vielleicht welche, in denen du Allah nicht erwähnt hast. Das تتقطع نفسه حسرات sagt sagen die Salaf rahimahumullah ta'ala تتقطع نفسه عليها حسرات. Seine Seele wird auseinanderreißen vor Trauer, ja? Sein Herz, wenn er sieht und sagt, schau, Allahu Akbar, ja? Was habe ich, was ist mir entgangen von Ajr und von Belohnung, ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Allah muss dich nicht subhanahu wa ta'ala in Jahannam werfen. Oder dass du Angst hast an diesem Tag. Oder dass du dass von deinen guten Taten weggenommen wird. Oder dass du deine guten Taten jemandem geben musst. Oder dass jemand dir seine schlechten Taten auf deine Last gibt. All das wird nicht passieren. Aber die Strafe für dich wird sein, dir wird es so sehr leid tun, dass so viele Stunden in deinem Leben vergangen sind und du hast Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt. Und das ist eine Eigenschaft von Munafikin. Ja? وَمَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sie erwähnen Allah nur. Sie erwähnen Allah nicht. Sie gedenken Allah nicht, außer ganz wenig. Außer ganz wenig. Deswegen, barakallahu fikum, eignen wir uns diese Eigenschaft an, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala immer erwähnen. Immer. Dass das unsere Eigenschaft ist. Jede Stunde, barakallahu fikum. Und zwar ist es die Zeit gemeint, die man nicht im Gebet verbringt. Wir reden nicht vom Gebet. Wenn man jetzt im Gebet ist, weil im Gebet tut man auch Allah eigentlich. Nein, wir reden von den Stunden, in denen du Allah nicht gedenkt hast oder erwähnt hast. Ja. Zum Beispiel, es vergehen Stunden, du sagst nicht einmal Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Bismillah. Aber ein Mu'min sagt das zu jedem. Ja, irgendwas kommt und du sagst Subhanallah. Ja. Ja, irgendwas sagst Allahu Akbar. Ja. Wie geht's dir? Kef halik? Du sagst Alhamdulillah. Du niest Alhamdulillah. Du stehst auf Bismillah. Du willst essen, Bismillah. Du willst, ha? Sicher, ein Teil deines Lebens, Habibi. Du lebst für Allah und du stirbst für Allah. Aywa. Aber zum Beispiel auch, wenn man so für Sachen sagt, die einem eigentlich nichts nützen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Tor macht im Fußball, ich schaue wieder zufällig und du sagst Subhanallah. Aber. Wo ist das Problem? Ich meine, ist es auch so ein Gedenken? Es ist ein Gedenken. Sicher ist ein Gedenken auf jeden Fall. Subhanallah ist zu den schönsten Zikr. Gehört zu den schönsten Zikr, Subhanallah. Aywa. Das heißt, wenn ich jeden Tag bete, brauche ich Angst, ob eine Zeit sinnlos verschwendet zu haben. Bitte? Wenn ich jeden Tag bete, ja, dann brauche ich keine Angst, ob meine Zeit sinnlos verschwendet zu haben. Tag dauert, Habibi. Tag dauert 24 Stunden. Nehmen wir an, du schläfst, keine Ahnung, 8, 9, 10 Stunden. Mehr oder weniger. Ja. Solange du schläfst, wird dich Allah nicht bestrafen, Tabarak wa ta'ala. Ganz im Gegenteil, wenn du mit Bismillah dich hinlegst und mit der richtigen Nähe schlafen gehst, deine Belohnung rennt, obwohl du im Schlaf bist. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ah. Auf der anderen Seite, der Rest des Tages. Der Rest des Tages. Was, du wirst ja nicht, keine Ahnung, 15 Stunden ununterbrochen beten oder 10 Stunden oder... wirst du nicht. Ja. Aber Allahumma mustan, hasbunallahu ni wakil. Aywa, wollen wir weiter, inshallah ta'ala. Imam Tabarani überliefert von Aisha Marfuan, dass sie sagte, ma min sa'atin temurru bi ibni Adam lem yadhkurullahi fiha bi khayrni illa hasira indaha yawm al-qiyama. Ja, es gibt keine Stunde, die vergeht für einen Sohn Adams, ja, in der Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt hat oder gelobt hat oder in einem positiven Sinne erwähnt hat, dass diese Stunde Yawmul Qiyamah, dass das nicht das wird für ihn ein großer Verlust sein. Ein großer Verlust wird das sein. Du wirst dir denken, Allahu Akbar, hätte ich das gemacht, würde ich eine Belohnung bekommen. Aber jetzt habe ich sie nicht. Die ist weg. Die Zeit ist vergangen. Hasbunallahu. Haben wir noch Zeit, inshallah? Ein bisschen, gell? Ja. Ja. Ja. Dann sagt Ibn Rajab, فَمِنْ هُنَا يُعْلِمُ أَنَّ مَا لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنَ الْكَلَامِ فَالسُّكُوتُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنَ التَّكَلُّمِ بِهِ. Aus dem, was wir erwähnt haben, können wir verstehen, dass Worte, in denen es keinen Khair gibt, ja, schweigen, ja, an diesen Sachen, dass man sie überhaupt nicht erwähnt oder dass man, ja, darüber nicht redet, ist zweifellos besser. La hawla wa la quwwata illa billah. Illa ma tad'u ilayhi al-haja mimma la budda minhu. Außer dass du etwas sagst, was wirklich, du hast das Bedürfnis, du musst es sagen, es geht nicht anders. Es gehört nicht zu den guten Taten. Zwar, das, was du vielleicht sagen willst, oder, aber es geht nicht an, du musst es sagen, du musst es erwähnen. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Ja. Es ist wichtig, dass du sagst, oder dass du brauchst etwas, oder, ja. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Das ist, ja, eine Ausnahme, auf jeden Fall. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, Iyakum wa fudulul kelami hasbu imri'in ma belaga hajatu. Ja. Haltet euch fern von überflüssigen Gerede, von überflüssigen Gequatsche. Einem Menschen reicht vollkommen, oder besser gesagt, das Beste für einen Menschen, oder es ist genug von Worten oder von Wörtern, die du unbedingt brauchst. Das, was du sagen musst, ist in Ordnung, sag es. Aber das, was du nicht brauchst, oder wieso erwähnst du es? Sei ruhig. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. In unserer Zeit, in der wir leben, natürlich, wir müssen reden. Es geht nicht anders. Müssen wir reden? Wir müssen reden. Würden wir in einer Umgebung leben, wo Mu'minin leben, ja, was würde es da groß zu reden geben? Jeder würde sich um sein Problem kümmern, und das ist das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, darüber würden sich die Leute Gedanken machen. Er wird Koran lesen, er wird Zikr machen, er wird lernen, er wird fasten, er wird Ibadat machen. Aber in der Zeit, in der wir leben, Allahumustan, die Leute stellen die blödesten Fragen. Die Leute reden, die Allahumustan. Ja, auf der einen Seite denkst du dir, Wallahi, ich werde nicht antworten. Ich werde es nicht sagen. Aber dann fühlst du dich so wie jemand, der, ja, vielleicht ist es besser, dass ich sage. Sonst kann der. ويسر أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة. النخعي sagt: يحلق الناس في فضول المال والكلام. Die Menschen werden zerstört في فضول المال كلام والمال. Was zerstört die Menschen, sagt النخعي, Ibrahim النخعي رحمه الله تعالى. Er sagt, die Menschen zerstört überflüssiges Geld und überflüssiges Gerede. Das Geld, Fudul, was ist Fudul? Fadlu, zum Beispiel Fudul, Fadlul Ma. Das überflüssige Wasser, was du nicht brauchst für Wudu. Zum Beispiel, du nimmst jetzt, keine Ahnung, einen Behälter mit Wasser, und du nimmst das, was übrig bleibt, ist Fudulul Ma. Das übergebliebene Wasser, was du nicht verwendet hast. Was zerstört den Menschen? Fudulul Ma liwal Kalam. Die Worte, die er nicht braucht, und das Geld, was er nicht braucht. Es ist da. Subhanallah, ich kenne hier einen Bruder hier von uns. Eine interessante Sache. Ich musste viel lachen darüber. Wallah, es ist eine lustige Sache. Hasbunallah. Für den, dem das passiert ist, ist es natürlich nicht lustig. Später ist er gestorben, er hat eine Herzattacke bekommen wegen dem Problem, was ihm passiert ist. Also, ein Bruder aus unserer Jamaa hat einen Bruder. Sein Bruder ist zwar Kafir, aber ist stinkreich. Ja. Was hat er gemacht? Er ist gegangen irgendwo unten bei einem Kafir, ja, bei einem Serben, und hat sich ein Land gekauft um 50.000 Euro und hat ihm diese 50.000 Euro in Cash gegeben. Ja, irgendein Bauer. Ja. Dieser Bauer hat dieses Geld genommen. Bares, Cash. Er hat es genommen, hat es in irgendein Tuch eingewickelt, keine Ahnung, in irgendwelche Ponster angesteckt. Im Dorf. Eine Maus ist gekommen und hat Faschiertes aus diesem Geld gemacht. Hat es faschiert. Er hat reingeguckt, es war alles zerbröselt, Tabibi. Zermalen. Der Mann hat eine Herzattacke bekommen und ist krepiert. Und wie gesagt, es war wirklich lustig für mich. Ja, für ihn war es wahrscheinlich nicht so lustig. Aber inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Was hat er jetzt von diesen 50.000 Euro? Ich kenne viele, mit 50.000 Euro würde er, wie sagt man das, viel anfangen können mit Allah, der Barak der Erlaubnis. Aber der Miskin konnte damit nichts anfangen. Nichts in dieser Dunya. Er konnte diese 50.000 nicht essen. Er konnte diese 50.000 nicht in Frauen umwandeln. Er konnte sich nicht in Autos umwandeln. Er konnte sich nicht in einen Badestrand für ein paar Wochen umwandeln. Er konnte es nicht in Getränk. Er konnte damit nichts anfangen. Eine Maus, ein Soldat Gottes, der Barak wa Ta'ala, ist gekommen und hat ihm das Geld gegessen. Allahu Akbar. Hasbunallahu ni'mal wakeel. Und wallahi, es gibt keinen Zweifel, dass Allah subhanahu wa ta'ala und seine Propheten werden siegen. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht das im Koran. Und wir zweifeln nicht daran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und all das, was wir tagtäglich sehen, es ist wirklich, es schmerzt einen Mu'min. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Er schmerzt. Man guckt, denkt, schaut, macht Zikr, macht Dua. Allahu musta'an. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala vergeht das nicht einfach so, dass ohne Reaktion oder irgendwas. Nein, Wallah. All das ist gut geplant. Ein Plan von Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghalibun ala emri. Walakin akthara nasi la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, seine Entscheidung wird die Entscheidung, die er trifft. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Es gibt keine andere Entscheidung. Die Entscheidungen von Allah. Wir schmieden Pläne. Wir machen Pläne. Wir planen. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Aber Allah ist der, der macht, was er will. Ja? Und das Ganze, was jetzt passiert ist in den letzten 2 Jahren, diese ganzen Tawarit, die größten Feinde Islams, sind weg. Und inshallah werden noch weg sein mit Allahs Erlaubnis. Ja? Das ist inshallah ta'ala ein Plan, den Allah subhanahu wa ta'ala getroffen hat. Und das wird nicht. Ja? Es ist nur uns halt, Allahu Akbar, wenn wir uns zu dieser Umma dazu schreiben, ja, wie das natürlich, Allahu Mustan, du hörst dann irgendeinen Freund von dir, na, der ist vielleicht Kafir oder Jahil oder keine Ahnung, du hörst, der hat einen Autounfall gehabt, dir tut es irgendwie leid, oder nicht? Der wird sagen, Subhanallah, er ist Jahil oder er ist Kafir oder ich kenne ihn, Wallah, er ist ein guter Mensch und so, aber er hat kein Tawhid, er ist Muschrik. Und für das, was er jetzt, einen Autounfall hat er gehabt, hat sich den Ahnen gebrochen, er wird keine Belohnung bei Allah haben dafür. Wäre ein Mu'min, hätte er eine gewaltige Belohnung jetzt für seinen gebrochenen Arm bekommen. Ja? Oder dass er sein geliebtes Auto zu Schrott gefahren hat. Ja? Dass er darauf, wie sagt man das, dass er Sabur macht für das, was ihm passiert ist. Er wird eine gewaltige Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Ja? Durch seine Zufriedenheit mit der Entscheidung, die Allah getroffen hat und so. Aber jetzt Kafir, Muschrik, hat falsche Akida. Akidatullah hat falsche Akida in Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat keine Belohnung, tut mir leid. Was ist mit ihm? Schau. Was ist dann mit unseren Brüdern, die tagtäglich, wie sagt man das, die Hölle erleben, subhanallah, seitens der Kuffar, der Mel'unin, der verfluchten Kuffar, ja, die Allah subhanahu wa ta'ala Zorn zu spüren bekommen werden, Yawm al-Qiyamah. Mel'unin, la'anahumullah. Ja, natürlich, wenn du richtige Akide hast und ja, dann wird es dir leid tun, Allahu Akbar. Schau dir zum Beispiel, du schaust, getötete Tiere. Ja, Tiere werden sterben zum Beispiel in einem Buschbrand oder in einem Waldbrand. Es tut dir leid. Kuffar werden getötet, unschuldige Kinder und Frauen so. Ist dir irgendwie, es tut dir leid. Was ist denn mit Muslimen, mit Mu'minin? Die einzigen, die in Jannah kommen. Ja, und die sind, ihr seid eins. Ja, ihr seid eins. Wenn du sagst, ich und der, wir sind eins. Wir sind, das ist, wir sind eine Gruppe, wir sind eine Umma. Ja, wie der Professor immer sagt, Al-Muslimune tetekafa dima'uhum. Die Muslime, ihr Blut ist gleich viel wert. Wert des Blutes ist gleich. Es gibt nicht adelige, Arier, blaues Blut, rotes, grünes. Nein, Mu'minun tetekafa dima'uhum. Wahum yedun ala men siwahum. Das Wert, der Blut der Mu'minin ist gleich viel wert. Und wahum yedun, sie sind eine Hand, ala men siwahum, gegen den, der nicht zu ihnen gehört. Ja? Allahu musta'an. Wallahi, ehrlich gesagt, ich will den Mu'minin ehrlich nicht die Lage erschweren. Ja? Deswegen schweige ich lieber. Ja? Aber hasbunallahu ni'mal. Wenn du einen Aleviten jetzt triffst, ja, auf der Straße, und er sagt, ja, wow, das ist super, Hama und Hims und Dimashq und Dira und diese, Wallah, oh diese soll man alle. Was machst du als Mu'min? Ja? Wie kann man dies, was ist das, was dich zurückhalten kann? Ja? Gibt es da eine Art von Sabr, bei der du sagen kannst, na, ich bin Mu'min, ich muss Sabr machen? Nein. Versteht ihr nicht, barakallahu fikum? Kannst du nichts anderes machen, außer. Das ist das Mindeste. La'anahumullah. Aber auf jeden Fall, inshallah ta'ala, sie werden ihr blaues Wunder erleben, inshallah ta'ala. Aywa, bi'iznillahi ta'ala. Ja. Unsere Aufgabe auf jeden Fall, die also nicht besonders viel machen können, diejenigen, die Geld spenden können Wir Muslime sollen das machen unbedingt, auf jeden Fall, Wallah. Ja, die das können, die das nicht können. Sie können Dua machen mit Allahs Erlaubnis, der Baraka Ta'ala. Das ist eine Sache, die dir niemand verbieten kann. Ja, in der Nacht, das letzte Drittel der Nacht, so Dua machst, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala sie, inshallah, ta'ala, durchhalten lässt bis Ende, inshallah, ta'ala. Ja, dass inshallah, ta'ala, den Kampf bis Ende führen mit Allahs Erlaubnis gegen die Feinde Gottes. Dass inshallah, ta'ala, dass Allah sie heilt, bismillah, dass Allah sie stärkt. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dass Allah ihre Herzen heilt. Ja? Ich habe euch erwähnt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja? قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, sagt Allah. Und die Seelen der Gläubigen wird Allah heilen. Eine Erleichterung. Versteht ihr mich? Ja? Du siehst tote Kinder, tote Frauen, tote. Und am Ende siehst du Bashar und alle seine Armeen, wie ihre Köpfe rollen. Und dann sagst du, Alhamdulillah. Ja? Alhamdulillah. Die Tawagit sind aufgespießt. Alhamdulillah. Sagst du, Alhamdulillah. Und deine Seele berührt sie und du sagst, Alhamdulillah. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das, inshallah, ta'ala, wird passieren, zweifellos. Heute habe ich eine ganz alarmierende Nachricht gelesen, die war wirklich gefährlich. Ja? Ich glaube, in Standard war das. Die schreiben jetzt über irgendeine Fremdenlegion, die aus den verschiedensten Nachbarstaaten von Syrien jetzt nach Syrien kommen. Das ist jetzt wirklich das Ende. Es wurden da Leute aus Kuwait erwähnt, aus Saudi-Arabien, alle über Türkei und so weiter und so weiter. Was erwarten die Kuffar gegen Mu'minin, gegen Muwahidin, ja, gegen Awliya Allah? Was werden sie schon machen können? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aber auf jeden Fall, das Ganze ist schon eine Show. Das ist euch eh klar. Es gibt viele Sachen, was es Syrien angeht, gibt es viel Show. Ja? Was ist zum Beispiel? Wir wissen, dass Syrien kein Freund der Amerikaner ist. Ja? Kein besonderer. Vielleicht war er damals Sklave, aber jetzt passt er nicht mehr. Einfach, ja, wir brauchen jemanden neuen. Ja? Alle Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Emirate, die werden ein grünes Licht geben für die, die bereit sind zu sterben für diese Religion. Sie werden ihnen ein grünes Licht geben. Ja? Aber für andere Länder, die, wie sagt man das, bei anderen Ländern, Saudi-Arabien, irakische Regierung, afghanische Regierung und so weiter, nur verboten. Ja? Allah muss dann das ganze Spiel, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre List gegen sie wenden, biiznillahi tabarik wa ta'ala. Wollen wir aufhören? Schon da? Es gibt auch noch viele Sachen, inshallah ta'ala. Ja? خير بارك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله